Test 10, Teil 3. Du hörst 5 kurze Gespräche. Du hörst jeden Text einmal. Wähle bei den Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lies jetzt die Aufgabe 11. Aufgabe 11. Anja, könntest du bitte einkaufen gehen? Schon wieder, Mama? Ich war doch gestern im Supermarkt. Stimmt, aber du hast nur Fleisch und Fisch gekauft. Du solltest auch Gemüse kaufen. Das hast du leider vergessen. Da hast du recht. Dann gehe ich jetzt nochmal.